Hier ist der Südwestfunk. Das Hörspiel bringt Aufgabe von Siena von Fred von Hörschelmann. Die Türme vor uns, das wird wohl Siena sein. Und das hinter uns, das wird wohl Yavo sein. Platz, ich will auch noch in den Graben. Los, weiter, aufsitzen! Lass doch den Kratmelder durch! Da liegt ja einer! Der ist tot! Oh, er gehört nicht zu uns! Alter, los, aufsitzen! Man kann ihn doch nicht auf der Straße liegen lassen. Man kann ihn doch nicht auf der Straße liegen lassen. Herr Oberstabsarzt. Ja, was wollen Sie denn? Hier ist ein Lazarett und die Schreibstube? Hier war ein Lazarett. Es ist nach rückwärts verlegt worden. Es ist niemand mehr da. Wer sind Sie? Gefreiter Wiesel vom Pionierbataillon der 260. Division. Ich war auf dem Wege nach Siena. Da hatte ich Beschuss von Jabos. Ein LKW wurde getroffen. Dieser Tote blieb auf der Straße liegen. Ich dachte mir, hier in Siena kann er vielleicht... Ja. Er muss doch wohl beerdigt werden. Siena wird gerade geräumt. In Siena finden Sie niemanden mehr. Aber ich konnte ihn doch nicht auf der Straße liegen lassen. Wie sagten Sie? Wiese? Jawohl, Herr Oberstabsarzt. Günther Wiese. Ich habe manchmal gedacht, dass ich ihm begegnen könnte. In einem überraschenden Augenblick. Aber als einem Toten, bedeckt von der Zeltplane? Vielleicht ist das nicht. Gedanken, auf- und absteigend, ruhelos, Gassen in einer strengen Nacht, listig wie die Gedanken eines Verräters. Nur weiß ich nicht mehr, wer der Verräter war. Er? Oder ich? Aber in dem Moment, wo er die Augen geschlossen hat, wenn er es ist, dieser Tote vor mir unter der Plane, steht er auf und stellt eine Frage. Nicht früher. Etwas gab es schon lange im dunklen Gewinkel. Monatelang war ein Wort da, ein Name, ein ungewisses Erinnern, das im Dunkeln blieb. Damals war es eine festliche Zeit, eine Reise mit der Frau und dem Freunde. Die Station dieser festlichen Reise hieß Siena. Eine der vielen Stationen, deren listige Winkel ich heute durchstreife. Winkel, in denen sich die unerwiesene Schuld verbergen mag. Denn uns ist es nicht vergönnt, schuldlos zu leben. Von Anfang an gewann er im Handumdrehen die Herzen meiner Freunde, deren Anerkennung und Zustimmung ich in langen Jahren mühsam erreicht hatte. Kollege Wiese scheint ein ungewöhnlich geschickter Chirurg zu sein. In mein großes Krankenhaus, das so ernst gewesen war wie ich selber, kam der Schatten eines Lächelns. Gewiss. Gewiss, Herr Professor. Ich würde aber gerne an Dr. Wiese persönlich sprechen. Alle liebten ihn. Ich selbst wohl am meisten. Er hatte, was mir von Geburt an fehlte, die leichten Hände, den leichten Sinn, das unbeschwerte Lachen, das Herzgewinnende, das Liebenswerte, dessen Gegenwart besänftigt und erfreut, beglückt und einem das Dasein leichter macht. Mein Kollege, mein Freund, vielleicht mein Nachfolger. Die Blumen wurden abgegeben, für Herrn Dr. Wiese, wie gewöhnlich. Mein Freund, den ich neidlos neben mir sah. Er brachte Schwung und Bewegung in meinen festgefahrenen Tag. Ich habe mir nie etwas aus Blumen gemacht, aber diese vegetative Heiterkeit durch nichts zu entstellen, war meiner Frau und allen und mir ein Gewinn, ein unerwarteter Zauber. Der tägliche Gast, jedes Mal freudig begrüßt, die Illumination der abendlichen Gespräche, der unentwegte Anreger. Wir sollten in den Süden reisen. Wie lange wird man es noch können? Venedig? Rom? Siena? In Siena waren wir noch nie. Palio, das große Reiterfest im Juli. Der Bursche ganz hinten, mit dem Gesicht wie ein Contordiere. Der wird gewinnen. Ich wette 1000 Lire, dass er gewinnt. Was sagst du dazu? 1000 Lire auf den Contordiere. Ich wettete nie. Übrigens gewann ein anderer und Günther hätte die 1000 Lire verloren. Er verlor manchmal. Er verbrauchte sehr viel. Und sein Wagen, dieses riesige lackierte Insekt, in dem wir reisten, war auch nur zum Teil bezahlt. Sehr hoher Verbrauch von Sedativen diesmal, Herr Professor. Ja? Wie kommt das? Besonders in der Abteilung von Herrn Dr. Wiese. Dr. Wiese hat eine Menge schwerer Fälle. Ja, ich weiß, aber... So fing es an. Dann fand ich eines Nachmittags, ich kam mir wie ein Dieb vor, als ich seine Ledertasche öffnete, 3 Anstaltspackungen Morphinum Hydrochloricum. Sehr hoher Verbrauch von Sedativen, besonders in der Abteilung von Herrn Dr. Wiese. Und dann hatte er den Unfall, bei dem er selber wie durch ein Wunder völlig unverletzt blieb. Nur das Urglas hatte einen feinen Sprung. Aber der noch nicht bezahlte und nicht versicherte Wagen war völlig in Trümmern. Eine ganz dumme Sache. Ich weiß gar nicht, was ich anfangen soll. Ich fürchte, man wird mein Gehalt pfänden. Peinlich sowas. Sage mal, wenn ich dich darum bitte, könntest du mir wohl so etwa 5000 leihen? Schließlich sind wir Freunde. Ich hatte das kommen sehen. Ich weiß, was ich ihm hätte antworten müssen. 5000 leihen? Schließlich sind wir Freunde. Gewiss kann ich das. Und ich tue es auch. Aber unter einer Bedingung. Du musst mich zuerst einmal anhören. Schließlich sind wir Freunde. Ich hätte ihm sagen müssen, dass ich das Morphium in seiner Aktentasche gesehen hatte. Und dass das nie wieder geschehen dürfe. Dann wäre nichts geschehen. Ich bin sicher, dass da nichts geschehen wäre. Nur eine Warnung. Und die Hilfe. Schließlich sind wir Freunde. Es tut mir wirklich sehr leid, Günther. Ich habe das Geld nicht da. So viel nicht. Ich würde dir bestimmt gern helfen. Regen in der Dachrinne. So verliert sich das Leben. Verrinnt und verliert sich. Die Entscheidungen werden kraftlos. Der Blick ist unsicher. Lausche dem Regen. Was du tust, ist von nun an nutzlos. Natürlich hatte ich recht. Ich sah zu. Ich saß wie in einer Theaterloge und sah zu, wie ein Geschick sich erfüllte. Ich tat nichts dagegen, ich sah zu, gepanzert in lauter Rechtschaffenheit. Ich brauchte keinen Finger zu rühren, das taten die anderen. Ich hielt sie nicht auf. Die Verwaltung stellte Nachforschungen an. Die Diebstähle wurden aufgedeckt. Ein Mensch war auf einmal verschwunden. Er wurde nicht mehr erwähnt. Es war erledigt. Ich kann ihn doch nicht einfach liegen lassen. Ja, was, er heißt Wiese, sagten Sie? Nein, Herr Oberstabsarzt. Gefreiter Wiesel, das bin ich. Wiesel. Ach so. Ja, und der Tote? Das weiß ich nicht. Er hat das Soldbuch in der Tasche. Ich möchte, dass alles vorschriftsmäßig erledigt wird. Soldbuch, Erkennungsmarke und dass die Angehörigen benachrichtigt werden können. Ja, unten in der Via Salicotto ist noch ein Hauptverbandsplatz. Vielleicht haben die noch nicht geräumt. Fragen Sie nach der Oberschwester. Sie heißt Schwester Dorothea. Madeka, qui est? Qui est? Ich verstehe Sie nicht. Ich suche den Weg zum Hauptverbandsplatz. Komme. Wie Sie sehen, habe ich einen gefallenen Kameraden im Beiwagen. Und ich suche jemanden, der ihn beerdigt. E lui? Tino! Oh, maledetta io! Maledetta! Maledetta. Verflucht bin ich. Meine Worte. Mein Rat. Meine Überredung. Das kann nur einer sein. Tino. Ich habe ihm zugeredet. Monatelang. Geh. Lass dich einschreiben. Geh in die Organisation. Es ist besser für uns. Mein Gott. Tino ist 17. Was versteht er davon? Er wollte nicht. Lange wollte er nicht. Monatelang habe ich ihn überredet. Dann ging er aus dem Hause und ließ sich einschreiben, obgleich es gegen seine Überzeugung war. Aber was bedeutet die Überzeugung eines 17-Jährigen? Er hatte eine kleine scharfe Falte auf der Stirn zwischen den Brauen, als er zurückkam und die Uniform trug, die er verachtete. Ich sagte ihm, Tino, wir haben Reis und Zucker und Mehl im Keller. Überall sind Haussuchungen. Und was würde mit uns geschehen? Wir würden eingesperrt werden. Und Tino sagte, warum hast du den Keller voll? Warum können wir nicht hungern, wie alle anderen? Warum sollen wir nicht hungern, wie alle anderen? Ich will nicht, dass du hungerst, Tino. Ich will aber nicht essen, wenn die anderen nichts zu essen haben. Die anderen tun das Gleiche. Aber du verkaufst es. Ich habe es gesehen, du nimmst Ringe und goldene Uhren dafür. Es ist eine böse Zeit, Tino. Und in einer solchen Zeit hört das Böse auf, eine Sünde zu sein. Es ist verboten. Aber von wem? Alle wissen es. Bei der Witwe Scarpi bekommt man Reis und Kaffee. Natürlich. Wussten es alle. Denn wenn sie es nicht wüssten, könnten sie auch nicht zu mir kommen und mich darum bitten. Ja, mich anflehen. Ein wenig Reis, Frau Scarpi. Sie haben doch alles. Wenn Sie dieses Armband wollen. 3 Kilo Reis. Ich dachte, mindestens 7. Oder 5. 3 Kilo. Wenn Sie nicht wollen. Gut, 3 Kilo. Das Armband war wirklich nicht mehr wert. Nein, Tino. Es ist keine Sünde. Und die es verbieten, sind selber nicht besser. Aber ich will nicht, dass du ins Gefängnis kommst, Mutter. Das liegt nur an dir, Tino. Ich wundere mich, dass sie nicht schon längst gekommen sind. Nachts mit dem Lastwagen. Da wird alles aufgeladen, was du im Keller versteckt hast. Und du selber auch. Ja, Tino. Ich wundere mich auch darüber. Denn sie haben ein Misstrauen gegen uns. Schon früher hatten sie es. Und seit dem Kriege noch mehr. Und jetzt am meisten. Vor einem Jahr wurde Buontempi verhaftet. Und jeder weiß, dass du mit ihm befreundet warst. Buontempi ist tot. Ich hatte gehört, dass Buontempi tot war, aber ich wusste nicht, dass Tino es wusste. Denn Tino war damals eine Woche lang in den Bergen. Er war verschwunden. Und wenn man mich auf der Straße fragte, wo ist denn Ihr Tino, Frau Scarpi? Ich habe ihn so lange nicht gesehen. Dann musste ich lügen. Tino ist zu Hause. Er hat Mandelentzündung. Ich schlug die Augen nieder. Ich wagte nicht, den Nachbarn ins Gesicht zu sehen. Wo ist Tino? Wo ist Tino? Und als er zurückkam, war mir klar, Tino musste in die Organisation eintreten. Dann wird auf einmal jeder Verdacht aufhören. Dann würden wir dazugehören. Oh, dann drücken sie ein Auge zu. Wer dazugehört, der kann tun, was er will. Und handeln, womit er will. Tino, du musst in die Organisation eintreten. Ich kann nicht. Mir zuliebe, Tino. Es sind die gleichen Leute, die Carlo Buontempi erschossen haben. Soll es dir ebenso ergehen? Ich gehe in die Berge, Mutter. Um Gottes Willen. Ich hatte Mühe genug, es zu verheimlichen, als du eine Woche lang fort warst. Wenn du plötzlich verschwendest, das wäre das Ende. Das Ende deiner Geschäfte, deiner schmutzigen Geschäfte. Oh, sprich nicht so, Tino. Was ich tue, tue ich für dich. Du bist so zart, Tino. Ach. Ohne das, was du meine schmutzigen Geschäfte nennst, wärst du vielleicht längst krank oder verhungert. Hm. Was willst du in den Bergen? Ich habe dich zu einem kleinen Herrn erzogen, mit zarten Händen und mit Füßen, die nicht für Bergpfade geeignet sind. Du bist auch damals schon nach einer Woche zurückgekommen. Warum? Es war zu schwer für dich. Ja, diesmal werde ich es aushalten. Tino, ich bitte dich. Es gibt nur einen Ausweg. Geh hin, heute noch, und lass dich einschreiben. Dann haben wir endlich Ruhe. Was würden meine Freunde sagen? Sie würden mir ins Gesicht spucken. Liegt dir an deinen Freunden mehr als an deiner Mutter? Ich tue alles für dich, Mutter. Aber das nicht. Dann wurde das Haus zur Hölle. Die Nächte, in denen ich wach lag und immer nur lauschte. Ist das der Lastwagen, der sich da nähert in der dunklen Straße? Jetzt wird er gleich vor meiner Tür halten. Jetzt kommen sie. Nein. Diesmal sind sie vorübergefahren. Aber jeden Augenblick können sie da sein. Und es wird an die Tür geschlagen. Ich sehe sie vor mir. Die höhnischen Gesichter, wenn sie die Stufen in den Keller hinabsteigen. Und wenn sie gehen und Tino geht zwischen ihnen. Und wenn ich einschlief, fuhr ich mitten im Schlaf hoch. Und es klirrte. Ich weiß nicht, ob eine Bombe gefallen war oder ob alles im Traum geschehen war. Ich lief barfuß durch den dunklen Gang und erst, wenn ich die Tür zu Tinos Zimmer öffnete und ihn ruhig atmen hörte, kam ich langsam wieder zu mir. Und der Rest der Nacht verging im Warten, in diesem schrecklichen Warten. Oh, Tino, ich kann es nicht mehr ertragen. Ich weinte ganz offen bei jedem fremden Schritt. Ich war eine Qual für Tino und für mich selbst. Meine Hände zitterten, wenn ich das Brot schnitt. Ich ließ die Tasse fallen, rasch die Hand aufs Herz gepresst, das wie ein riesiger Hammer schlug. Oh, Tino! Ich kann es nicht mehr ertragen. Oh, willst du deine Mutter umbringen, Tino? Bist du jetzt zufrieden, Mutter? Er ging hin und ließ sich einschreiben und kam zu mir. Und er hatte die Uniform an. Und er war blass wie die Wand und hatte eine kleine, scharfe Falte auf der weißen Stirn zwischen den Brauen. Und er sagte, bist du jetzt zufrieden? Bist du jetzt zufrieden, Mutter? Nein, ich war nicht zufrieden. Was ich so gewünscht hatte, machte mich nicht glücklich. Ich schloss ihn zwar in die Arme und ich sagte, mein Tino, ich danke dir. Ich werde es dir nie vergessen. Aber sein Gesicht war so weiß und so verächtlich. Und ich hatte ein düsteres Gefühl im Herzen. Und ich konnte zwar von nun an schlafen, denn Tino blieb die erste Zeit bei mir im Hause, Ich hätte nun schlafen können, aber jetzt war es seine Unruhe, die ich spürte. Durch die Mauern hindurch. Er war krank vor Scham, er verachtete sich und er sprach nicht mehr mit mir. Oder nur ganz selten. Er hatte Dienst, er ging fort, er kam zurück und alles mit diesem Gesicht. Manchmal war er tagelang fort. Nur, dass er mir nicht sagte, wo er gewesen war. Oh nein, nein, so habe ich es mir nicht vorgestellt. Das war ein verfluchter Rat, den ich gab. Und jetzt ist eine Woche vergangen, er ist fort. Ich weiß nicht, wo er ist. Und dieser Fremde hält vor meiner Tür und hat einen Toten aufgeladen. So ist es. Erst gibt man ihnen das einzige Kind. Und dann werfen sie einem einen Leichnam vor die Tür. Oh, maledetta io. Maledetta io! Was wollen Sie denn, Frau? Lassen Sie doch die Zeltbahn auf dem Tod. La faccia! Voglio vedere la faccia! Ich verstehe Sie nicht, Frau. Glauben Sie, ich will Ihnen die Zeltbahn verkaufen? Chi è il morto? Chi è? Ich verkaufe gar nichts. Ich suche den Hauptverbandsplatz. Comprende, signore. Mio figlio è andato via. Dica, chi è? Wer ist dieser Tote? Ich weiß es nicht. Ein Soldat. Italiano? Nein, lassen Sie mich weiter. No, no! Bist du richtig? Wenn der General ein Piano Forte braucht, einen Kalbsbraten, einen echten Raphael oder eine 14-jährige Giulietta, Clavita denkt nach und sagt, das kann organisiert werden. Und du? Was fehlt dir? Ja, du sagtest es schon. Ein Begräbnis für deinen Toten. Aber der Heldenfriedhof ist bereits geschlossen. Bis zum nächsten Mal. Die Kreuze sind schön ausgerichtet, Hände an der Hosennaht, wie es sich gehört, mit Abstand und Anstand. Aber wie gesagt, geschlossen. Kein Eintritt für Unbefugte. Ich war unterwegs. Wer ist es denn? Ein Kamerad von dir? Nein, nein. Ein Unbekannter. Als die Jabus kamen... Verstehe. Eine Art Verkehrsunfall. Aber während des Krieges ist Fahrerflucht statthaft. Sowas lässt man liegen. Wir sind dazu da, Tote herzustellen, aber nicht sie zu beerdigen. Das besorgt schon irgendein anderer. Ich habe ihn gefunden und mitgenommen. Ich will, dass er in die Erde kommt. Es würde mich Tag und Nacht ärgern, wenn ich daran denken müsste, dass er liegen blieb. Zwischen Hunden und Fliegen. Er ist ein Mensch. Gewesen. Aber es ist hübsch von dir, so zu denken. Ich will sehen, was ich tun kann. Mal nachdenken. Danke. Aber ich finde nichts. Hier ist gerade der große Aufbruch, die Absetzbewegung. Sämtliche Schreibstuben sind getürmt, wie immer als Erste. Und ich verlade, wie du siehst, gerade die letzten Stücke der Lazaretteinrichtung. Hier in Siena kriegst du ihn nicht unter die Erde. Ich hatte einen Augenblick lang die Besinnung verloren. Der Knall hatte mich betäubt. Ich sah den Toten liegen im Staub der Straße. Da nahm ich ihn mit. Vielleicht war das ein Fehler. Ich legte ihn in den Beiwagen, deckte ihn mit der Zeltbahn zu. Aber ich dachte nicht, dass es so schwer sein würde, jemanden zu finden, der ihn entgegennimmt. Manchmal tut man in der Betäubung gerade das Richtige. Aber beim Richtigen fragte sich, für wen dieses Richtige richtig ist. Für den Toten? Für dich? Für mich? Für den Lauf der Welt? Für mich nicht. Es ist dein Tod und nicht meiner. Mich geht er glücklicherweise nichts an. Hast du nicht Platz auf dem LKW? Wohin fahrt ihr? Nach Verona, aber Platz habe ich nicht. Der LKW ist voll. Hier wäre noch ein schmaler Streifen frei. Das würde genügen. Weil du es bist. Für 10 Zigaretten. Ja, den Platz habe ich aufgespart. Es sollte noch was hinzukommen, aber es ist nicht gekommen. Und warum soll dein Toter nicht nach Verona? Da wird noch beerdigt mit Divisionspfarrer und allem drum und dran. 10 Zigaretten. Und du wirst dafür sorgen? Dass alles in Ordnung geht, ja. Dann helfen wir, ihn herüberzutragen. Aber die Zeltbahn geht mit. meinetwegen. Ja, ja. Oh. Na, Ritter. Ah. Hier sind noch drei Kisten. Ah, was denn für Kisten? Ach so, die Röntgeneinrichtung. Tja, dann tut es mir leid, dann habe ich doch keinen Platz. Die Röntgeneinrichtung muss mit, dafür bin ich verantwortlich. Geht es nicht trotzdem? Unmöglich, du siehst doch selber, kein Zentimeter. Fass mal an, Klavetta, die Kisten sind schwer. Da hilfst du auch mal mit. Deine Zigaretten, die gebe ich dir wieder. Es tut mir leid. So, los, hopp. So. Aber du wirst schon irgendwas finden. Was wollte denn der? Er wollte uns einen Toten aufbürden. Und die drei Kisten? Die Röntgeneinrichtung? 100 Flaschen Chianti, 40 Oviedo. Nahm die Flaschen. Fässer sind zu auffällig. Na ja. Und ich weiß schon, wo wir sie in Verona abstellen können. Man muss vorsorgen. Wer ist da? Ich suche die Oberschwester. Ist das hier der Hauptverbandsplatz? Schwester Dorothea. So spät noch? Im Grat ist ein Gefallener. Ich habe ihn auf der Straße liegen sehen. Ich habe ihn mitgenommen. Er muss beerdigt werden. Er kann doch nicht einfach liegen bleiben. Ich bin müde. So spät noch? Müde. Wer sagte? So spät noch? Ich selber. Wann habe ich das gesagt? Und warum bin ich erschrocken? Nicht der Tod hat mich erschreckt. Nicht die vielen Toten, die sind alltäglich. Unerwartet nur, weil es so spät ist. Weil wir hier im Aufbruch sind alle. Und diese Stadt mit den finsteren Palästen beinahe schon hinter uns haben. Kein Bett und keine Bahre aufgeräumt. Nur noch leere Kartons, Unordnung und Spreu in den Stuben. Man kann sie durchwandern wie eine Wüste. Und trotzdem pocht es an die geöffnete Tür. Unter einem entfernten Gewitter, von dem man nicht sagen kann, ob es die Artillerie ist oder der Himmel. Und ein Unbekannter liegt da, so spät noch, und verlangt sein Begräbnis. In der Nacht, durch die ein Strom unbekannter Toter fließt. Die Wellen teilen sich am Brückenpfeiler. Und welches Gesicht treibt mit geöffneten Augen mitten in mein Herz? So spät noch. Das ist die Herbstnacht. Das Haus und der Park. Ich muss dich noch einmal sprechen, Dorothea. So spät noch? Und ich glaube, es regnet. Es regnet nicht mehr. Es ist warm. Ich habe noch nie eine Nacht im Oktober erlebt, die so warm war und so still. Dorothea, man hört, wie die Blätter vom Baume fallen und wie sie das Gras berühren im Dunkeln. Damals gab es noch Kerzen und Feste. Wahrscheinlich lag es daran, dass dieser Mann, den ich nur dreimal gesehen hatte und den ich vielleicht schon beim ersten Mal liebte, gar nicht wusste, mit wem er sprach, wenn er seinen Arm um mich legte. Weil alles sich in süßer Musik auflöste und der Wein mit den Worten spielte, war er betroffen vom nackten Glanz der Schultern. An solchen Abenden kann jede Frau schön sein und 20 Jahre jünger. Wie ein Mädchen, das den ersten Ball erlebt. Und wie weit war ich davon entfernt. Wir müssen uns wiedersehen, Dorothea. Morgen? Morgen Abend. Drei Abende. Aber nie ein Tag. Drei lange Abende. Ein Mensch auf der Flucht vor der eigenen Verzweiflung. Mitten in einer Krise. Einer, der Hilfe braucht. Mit diesen flackernden Bewegungen. Jung, schön, verloren in sich selber. Volle Liebe zur Welt, die ihn nicht verstünde. Voller Taten, die nicht entgegengenommen würden. Voller Unruhe. Im Gefängnis seiner Verzweiflung. Und mit dem tödlichen Durst, sein Wesen widerhallen zu hören. Die Antwort zu hören. Liebe, Bestätigung, Friede und Sturm. Meine Antwort, meine Liebe, mich. Ich habe sofort gespürt, Dorothea, was mir gefehlt hat. Das ganze Leben lang. Ein Sinn, verstehst du? Etwas, wofür es sich zu leben lohnt. Ein anderer Mensch. Dorothea. Ich weiß, dass ich ohne dich nicht mehr leben kann. Und du weißt es auch. Wir wussten es beide sofort. Im ersten Augenblick. Nein, es war nur das Zwielicht. Die süße Dämmerung. Und der Duft dieses überhitzten Oktobers. Eine Täuschung. Ich war es nicht, der meinte. Ich war schon damals ganz jemand anderes. Aber ich genoss seine Täuschung. Ich war jung, lieblich und lebensstark. Kraft und Ahnung im Ungewissen. Ich war drei Abende lang so, wie er glaubte, dass ich sei. Voll lebender Worte. Ich hörte nicht hin, was man mir sagte. Du wirst dich doch nicht mit dem jungen Sternberg einlassen. Er ist ein Trinker. Trinker kann man heilen. Diesen nicht. Er hat gar keinen Charakter. Außerdem ist Dorothea 10 Jahre älter als er. Sie könnte seine Mutter sein oder doch seine Tante. Und dieser Junge... Sehr begabt, aber völlig charakterlos. Das alles erschreckte mich nicht im Geringsten. Ich wusste genug von ihm. Ein zarter, fügsamer Mensch. Ein Haltloser, der endlich den Halt gefunden hatte. Ich wusste, was er brauchte. Und ich war es für ihn. Drei Abende lang im Ungewissen, solange die Dämmerung dauerte. Ich war die Obhut seines künftigen Daseins. Auf der Treppe im Park im Monde hörte ich seine Beschwörungen und ich fröstelte im Mondlicht. Ich wusste, vielleicht, wenn er 10 Jahre früher gekommen wäre. Aber jetzt nicht mehr. Nie werde ich das Zwielicht verlassen. Wie könnte ich es ertragen, im Licht des harten Tages mit ihm zu sein? Mit seinen Augen, seinen Händen, mit seiner unaufhörlichen Enttäuschung, wenn er langsam begreift, wie ich bin. Eine Entmutigte, gleichgültig, ohne Glanz. 10 Jahre älter als er. Und 10 Jahre, das sind nicht die weißen Strähnen, die man verbergen kann. Die welkende Haut, die Hände. Das bläuliche Geäder und das Knochige ist schon sehr deutlich. Das ist es nicht. Aber der unberührbare Gleichmut. Fern läuft alles ab. Auch du, fern. Ein aufmerksamer Blick und die Kühle im Herzen, das Vergebliche, schon vorher gewusst. Zu klug, um noch an irgendjemand zu glauben. Warum soll ich mich dessen schämen? Ich will keine Stürmer und keine Störungen mehr. Ich habe längst hinter mir gelassen, wovon man im Zwielicht schwärmen mag. Ich bin längst und für immer allein. Ich will keine Beschämung und keine Wachen. Um dann von Neuem allein zu sein. Schlimmer als allein. Verlassen. und vom Verlassensein gedemütigt. Morgen früh muss ich fahren. Du wirst mir schreiben? Ja. Wir werden uns wiedersehen? Ja. Bald. 2 Monate. Ich bekam die Briefe, aber ich antwortete nicht. Sie wurden seltener. Und noch immer kommt gelegentlich einer mit einer Feldpostnummer. Von entlegenen Orten oder von nahen. Ich will es nicht wissen. Ich schweige. Manchmal fürchte ich mich davor, dass er nochmals erscheinen könnte. Diesmal bewusstlos, blutend, geschlagen. Aber die Felder des Krieges sind sehr geräumig. Man verliert sich in ihnen, aber man begegnet sich nicht. Und ich versuche auch, seine Stimme zu vergessen. Ich muss dich noch einmal sprechen, Dorothea. Ich bin müde. So spät noch? So spät. Es tut mir leid, ich kann Ihnen nicht helfen. Es ist niemand mehr da, auch die Schreibstube ist schon geräumt. Ich selber fahre in einer halben Stunde. Vielleicht woanders. Ja. Danke. Mal sehen. Da habe ich mir was eingebrockt. Weiß Gott. Keiner will ihn haben. Keiner nimmt ihn mir ab. Außerdem noch in der Nacht. Du, kannst du mir mal Feuer geben? Sie erkennen mich wohl nicht. Entschuldigung, es ist dunkel. Feuer können Sie trotzdem haben. Sind Sie der Divisionspfarrer hier? Nein, ich bin nur auf der Durchfahrt. Herr Pfarrer, ich habe hier einen Gefallenen und niemand nimmt ihn an. Er muss doch beerdigt werden. Ich kann Ihnen leider nicht helfen. Siena gehört nicht zu meinem Bereich. Jetzt bin ich seit 4 Stunden unterwegs mit dem Toten, aber keiner hat Zeit. Das ist sehr bedauerlich, aber wie gesagt, ich bin dafür nicht zuständig. Außerdem werde ich gleich abgeholt. Ich warte hier nur auf den Wagen. Herr Pfarrer, kommen Sie, es geht weiter. Sofort, Herr General. Ich kann ihn doch nicht einfach liegen lassen. Ich will, dass er wenigstens ein anständiges Begräbnis hat. Pfarrer, warum kommen Sie nicht? Ein anständiges Begräbnis? Er muss doch beerdigt werden. Er muss beerdigt werden. Von der Erde bist du gekommen, zur Erde musst du. Ein Unbekannter unter einer Zeltplane. Ich kenne seine Würde nicht, seinen Glauben, sein Herz, seine Taten, sein Leben. Ob er demütig war oder ein Mörder. Etwas Dunkles in einer dunklen Nacht. Und diese bedrückende Stadt, die Siena heißt. Verworren und undurchdringlich, ein Labyrinth. Ein böses Labyrinth aus Armut, Nacht und Prunk. Ein Bettler, der Verse spricht. Stolz mit schmutzigem Kragen. Schlotternde Kleider einer Größe, die sich selber nicht auszufüllen vermag, aber prahlt mit einem Reichtum von gestern, von dem die Ornamente bröckeln. Mich hat es nicht berührt. Nicht im geringsten. Wenn ich die Augen schließe, ist sogleich der Frieden der Felder da. Die läutende Herde, spielende Kinder, meine Gemeinde von 8000 Seelen, die unverrückbare Ordnung, über der zu wachen meine Aufgabe ist. Und es liegt an mir, anzunehmen oder auszustoßen, wie es die heilige Ordnung verlangt. Das weiße, kühle Innere meiner Kirche, der geliebte Geruch nach alten Gesangbüchern, unverrückbare Ordnung, sagte ich. Und doch wurde sie eines Tages verrückt. Oder langsam vielmehr von Jahr zu Jahr. Die Bedrängten kamen nicht mehr zu mir. Ich konnte ihnen nichts anderes geben als Trost und sie wollten mehr. Oder das, was sie für mehr hielten. Aber der lautlose Riesenwagen nützt nichts. Die Fabrik nützt nichts. Das Geld. Denn wer den Wagen fährt, will nur den eigenen Glanz im furchtsamen Blinzeln der anderen spiegeln. Und wenn er in die Spendenliste für die neue Glocke an unserem alten Turm eine größere Zahl hineinschreibt als alle anderen zusammen, so tut er das nur, damit sie sehen, er ist der Mächtigste, er hat alles. Der Besitzer. Von dessen Wohlwollen Brot und Arbeit abhängen. Ein viel zu großes Haus, das den Frieden der Nacht mit seinen grellen Fenstern zerstört. Mit Gästen, Musik und Festen. Aber so fröhlich es schien, es warf einen Schatten über mich, über uns, über unsere Ordnung. Die Proben zum Kirchenchor, den ich ins Leben gerufen hatte, wurden spärlich besucht. Und der Gruß, den ich auf der Straße entgegennahm, war nicht mehr so ehrerbietig wie einst. Aber das Ende, das ich nicht gewünscht hatte, kam dennoch schlimmer, als ich es hätte in meinen zornigsten Träumen wünschen können. Herr Pfarrer, ich komme zu Ihnen. Ich weiß, warum Sie kommen, Frau Bernhard. Es ist ein furchtbares Unglück. Es war ein furchtbares Unglück. Ein Absturz unter dem Dröhnen der Hölle. Der Frevel des Bankrotteurs, der sein Leben eigenmächtig vernichtet, unwürdig, feige. Der Arzt wird es Ihnen bestätigen. Ja, es war kein Unfall. Ich hatte den Arzt schon gefragt. Das Loch an der Schläfe war rauchgeschwärzt. Er hat furchtbar gelitten. Er muss nicht bei Sinnen gewesen sein. Diese Frau, die kaum den Kopf bewegte, wenn ich das Wort an sie richtete. Aber glänzend, liebenswürdig und zerstreut. Eine Art, die wehrlos macht. Die viel schlimmer ist als ein Schlag ins Gesicht. Jetzt weinte sie vor mir. Eine Strähne über dem nassen Gesicht und der zuckende Mund mit den immer noch allzu geröteten Lippen. Und die Beerdigung? Nein, einen Selbstmörder beerdige ich nicht. Sie können es nicht verweigern. Er war sehr unglücklich. Nicht bei Sinnen. Ich beharrte bei meiner Weigerung. Anzunehmen oder zurückzustoßen, darüber liegt die Entscheidung bei mir. Ohne Würde. Ohne Segen. Wie eine tote Katze. Mein Segen nicht. Das sagte ich vor Jahren. Und ich blieb dabei. Und wenn ich später darüber nachdachte, fand ich immer, ich hätte recht gehandelt. Aber immer war eine Unruhe dabei. Und jetzt wirft die Nacht mir ihre letzte Frage entgegen mit diesem unbekannten Toten in einer fremden Stadt. Nach so vielen nicht bestandenen Proben. Die letzte. Nach dem Schweigen beim Wissen der Untat. Nach dem Schweigen beim Anblick der blutbesudelten Banner. Schweigen ist nichts, es könnte auch Billigung heißen. Der Frieden ist gründlich gestört. Die Tauben haben blutige Schwingen, wenn sie den Himmel der Schmerzen kreuzen. Nein. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich Zerstörung, gähnende Fensterhöhlen. Aber Gott ist anwesend beim Bittenden und nicht bei dem, der die Bitte verweigert. Beim zuckenden Mund mit allzu geröteten Lippen. Beim fließenden Quell der Tränen und nicht beim verdorrten Brunnen. Wildnis ist völlig leer. Nicht einmal Dämonen suchen sie heim. Keine Geister, kein Wind, keine Klage. Nur der Sand, wo selbstgefällige Spuren sich immer weiter verirren. Pfarrer, warum kommen Sie nicht? Ich kann nicht kommen. Ich muss einen Toten beerdigen. Was, jetzt in der Nacht? Aber ich kann nicht auf Sie warten, Pfarrer. Hören Sie, raus aus dem Schlamassel oder drin bleiben. Was wollen Sie hier? Geben Sie mir eine Stunde, General, eine halbe Stunde. Wo denken Sie hin? Wir müssen machen, dass wir hier wegkommen. Da sehen Sie denn nicht, was hier los ist? Noch ist die Straße halbwegs frei. Wie wird das nach einer Stunde aussehen? Hier ist ein gefallener Soldat, den ich beerdigen muss. Das ist nicht Ihre Sache. Das hat doch gar keinen Sinn. Vielleicht, das weiß ich nicht genau. Also? Ich bleibe. Ja, dann tut es mir leid. Dann fahre ich ohne Sie. Gute Reise, Herr General. Sie hätten fahren können. Ja. Und deswegen sind Sie nicht gefahren? Der General sagte, es hätte keinen Sinn. Aber jeder Schritt, den wir tun, ist ein Schritt im Dunkeln. Nichts Geschehenes kann jemals gut gemacht werden. Im Vergleich zum Gewicht der rasselnden Kette unserer täglichen Verfehlungen ist jedes Opfer leicht wie ein Blatt im Wind. Aber wenn, was ich vorhabe, auch keinen Sinn haben mag, es hat etwas anderes, eine Bedeutung. Ein Zeichen, das ich mir selbst in die Nacht schreibe. Ein schnell verlöschendes Zeichen in der unwandelbaren Nacht. Und jetzt, Herr Pfarrer, haben Sie jemanden, der uns hilft? Wir tun es selber. Wir suchen einen Garten und dort begraben wir ihn in allen Ehren, unter den Ölbäumen. Kommen Sie. Das Hörspiel brachte Aufgabe von Sienna von Fred von Hörschelmann. Die Rollen und ihre Sprecher waren Gefreiter Klaus Schwarzkopf, Oberstabsarzt Heinz Klevenow, Mutter Sonja Karzau, Klavitter Max Walter Sieg, Dorothea Otti Schütz, Pfarrer Kurt Lieck, Dr. Wiese Herbert Fleischmann, Tino Jürgen Goslar, Sternberg Gerd Westphal, Frau Bernhardt Ursula Langrock, General Heinz Klingenberg. Außerdem sprachen Liselotte Köster, Wind Christin, Alice Werden, Stefanie Wiesand, Kurt Ebbinghaus, Gerd Keller, Friedhelm Kuhlen, Robert Rathke und Rudolf Siege. Toningenieur Friedrich Basan, Regie Walter Knaus.